Die südkoreanische Internetzeitung Minjuk Ilbo bestand am 13. November durch einen Leitartikel auf der völligen Scheiterung der Nordkorea-Politik von Obama in den vergangenen 8 Jahren, und zwar der strategischen Beharrlichkeit.